15. Diskothek. A discoteca. Verrückt. Louco. Von hier. Daqui. Weit. Longe. Zu Fuß. A pé. Ich habe verstanden. Percebi. Verstehen. Perceber. Wiederholen. Repetir. Mit der Straßenbahn. De elétrico. U-Bahn. O metro. Taxi. O táxi. Noch weitere Verkehrsmittel? Flugzeug. O avião. Schiff oder Boot. O barco. Zug. O comboio. Fahrrad. A bicicleta. Auto. O carro.